Im Norden und Süden, niemand konnte sie besiegen. Wikinger Thron, im Osten und Westen, Wikinger. Sie waren die Besten. Sie hinterließen Fuß und Strecke, waren überall bekannt. Wikinger zogen durch jedes Land. Ob im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, Wikinger. Sie waren die Besten. Im Norden und Süden, niemand konnte sie besiegen. Wikinger Thron, im Osten und Westen, Wikinger. Sie waren die Besten. Im Norden und Süden, niemand konnte sie besiegen. Wikinger Thron, im Osten und Westen, Wikinger. Sie waren die Besten. Im Norden und Süden, niemand konnte sie besiegen. Wikinger Thron, im Osten und Westen, Wikinger. Sie waren die Besten. Im Norden und Süden, niemand konnte sie besiegen. Wikinger Thron, im Osten und Westen, Wikinger.